Minister Scheel, und der Plenarsaal hat sich wieder, wie das heute den ganzen Vormittag über gewesen ist, bis auf jene Zeit, da jetzt die Stimmen ausgezählt wurden, bis auf den letzten Platz gefüllt. Und es herrscht jetzt zwar keine Ungewissheit mehr, da offensichtlich das Ergebnis wie ein Lauffeuer durch den Bundestag und durch die Wandelhalle gegangen war, aber die offizielle Bekanntgabe des Bundestagspräsidenten steht noch aus. Doch Herr von Hassel hat ein Blatt in der Hand. Die Schriftführer haben neben ihm wieder ihren Platz eingenommen. Ich gehe davon aus, dass er jetzt lesend noch einmal überprüft, was ihm da vorgelegt worden ist. Er ist auch im Gespräch mit einigen Schriftführern und er wird in Kürze die unterbrochene Sitzung wieder eröffnen. Er wird es diesmal nicht einmal nötig haben, die Abgeordneten zu drängen, dass sie ihre Sitzplätze im Plenarsaal wieder einnehmen, denn tatsächlich scheint es mir so, dass hier keiner mehr fehlt und dass man das Ergebnis dieser Abstimmung jetzt offiziell und amtlich vom Bundestagspräsidenten zu hören bekommen wird. Das ist die Erwartung. Einstweilen natürlich immer noch die Gespräche über das, eine Traube von Abgeordneten sehe ich zum Beispiel stehen um den Platz in der ersten Reihe vorne bei den Sozialdemokraten, wo Herbert Wehner, der Fraktionsvorsitzende, seinen Platz hat. Dort diskutiert man und spricht man und wir können an diesen Gesprächen zwar nicht teilnehmen, ist aber sicherlich nicht schwierig zu erraten, worüber da gesprochen wird. Und ganz sicherlich wird es eine Tatsache der Begeisterung sein, die man da zu registrieren hat, dass diese sozialliberale Koalition gehalten hat, dass trotz der Stimmung, die sich heute früh einzuschleichen begann, an der Sie, meine Damen und Herren, an den Radioapparaten teilhatten, durch sehr skeptische Äußerungen, auch aus dem Lager der Koalition, dass diese Stimmung offensichtlich getrogen hat und dass das der Unionsfraktion jetzt eine Reihe von Abgeordneten im Gespräch. Ich weiß, dass an dieser Stelle Rainer Barzel sitzt, kann ihn nicht erkennen, sehe nur die Abgeordneten, die mit ihm reden, Professor Burgbacher da zu erkennen und andere Mitglieder der Unionsfraktion. Nun aber die Glocke des Präsidenten. Die Sitzung wird jetzt wieder eröffnet werden und wir können in wenigen Augenblicken das offizielle Ergebnis dieser Abstimmung erwarten, wo der Antrag gestellt war, Dr. Rainer Barzel zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu wählen. Sitzung ist wieder eröffnet. Ich gebe das Ergebnis der Zählung der Stimmen bekannt. Von den stimmberechtigten Abgeordneten wurden abgegeben 260 Stimmen. Von den Berliner Abgeordneten 11 Stimmen. Von den 260 stimmberechtigten Abgeordneten haben für den Antrag mit Ja gestimmt 247, mit Nein 10 Abgeordnete, 3 Stimmen sind Enthaltungen. Von den Berliner Abgeordneten haben 10 Abgeordnete mit Ja gestimmt und ein Abgeordneter mit Nein gestimmt, keine Enthaltung. Nach Artikel 67 Absatz 1 des Grundgesetzes ist als Nachfolger des Bundeskanzlers gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Die absolute Mehrheit der stimmenberechtigten Abgeordneten beträgt, wie Sie wissen, 249 Stimmen. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Bartzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Die Abgeordneten bei SPD und FDP springen nun auf und spenden stehend den Beifall Bundeskanzler Brandt, der gelassen in den Saal blickt. Abgeordnete schauen sich um zur Zuschauertribüne. Offensichtlich gibt es auch da oben, was ich nicht überblicken kann, Beifallskundgebungen. Der Antrag der CDU-CSU-Fraktion auf der Drucksache 3380 ist damit abgelehnt. Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Sitzung und berufe das Haus auf 15 Uhr ein. Wir beginnen dann mit der Fragestunde. Ich schließe die Sitzung. Meine Damen und Herren, und hier ist nun RIAS aktuell, die Rundschau am Mittag. Wir waren für Sie seit 10 Uhr dabei und werden bis 15 Uhr versuchen, Ihnen Stimmungen und Berichte und Meinungen aus der Bundeshauptstadt und aus Berlin zu berichten. Natürlich hier im Funkhaus die gleiche Spannung wie in der ganzen Stadt und wahrscheinlich in allen Teilen der Stadt und in Deutschland. Natürlich auch im Berliner Rathaus Schöneberg, und ich freue mich jetzt am Telefon als ersten Sprecher für uns den regierenden Bürgermeister Klaus Schütz begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Schütz. Guten Tag, das ist ein schönes Ergebnis. Ja, das ist Ihre erste Stellungnahme. Was empfinden Sie nun, Herr Schütz, in dieser Stunde? Also erstmal freuen wir uns, dass wir diese Bundesregierung unter Willy Brandt behalten haben, dass diese Politik weitergeführt wird. Und wir haben jetzt natürlich eine berechtigte Hoffnung, dass damit auch die Ostverträge und das Berlin-Abkommen in Kraft setzt. Aber dies ist, wie soll ich mal sagen, schon etwas zweite Überlegung. Die erste ist, dass wir uns freuen, dass Willy Brandt Bundeskanzler bleibt. Und das ist das eigentlich wichtige Ereignis dieser Abstimmung für uns. Ich glaube, viele Bürger dieser Stadt haben sich auch Sorgen gemacht in diesen Tagen um die Stadt. Wie sehen Sie das weitere Schicksal der Verträge, die für diese Stadt so wichtig sind? Nur erstmal freue ich mich, dass viele so Anteil genommen haben und viele auch gewusst haben, dass die Entscheidung bei uns im Parlamenten fällt und aber trotzdem gewusst haben, dass man auch außerhalb des Parlaments seinen Beitrag leisten kann. Ich war froh, wie gestern die vielen jungen, tausende junger Menschen sich bemüht haben, ihre Stellungnahme mit abzugeben. Und ich bin jetzt froh, dass wir also diesen Schritt bekommen haben. Ich gehe jetzt davon aus, dass mit den Verträgen weiterhin auf die vernünftige, konstruktive Weise verfahren wird. Das heißt, die Verträge werden in der nächsten Woche die notwendigen Mehrheiten haben. Wir werden unser Wort auch dazu noch einlegen. Und dann kann man doch wohl davon ausgehen, dass auch endlich unser Berlin-Abkommen unter Dach und Fach kommt. Ich weiß, Herr Regierender Bürgermeister, dass Sie das Fernsehen und auch den RIAS mitverfolgt haben in den letzten 3 Stunden. Würden Sie sich bereit finden, dazu eine Erklärung zu finden, nachdem die Tendenzen doch während dieser Abstimmung fast darauf hindeuteten, dass der CDU-CSU-Opposition das Votum gelingen würde? Woran glauben Sie, ist der Sieg der Regierungsparteien zu erklären? Wissen Sie, ich bin von Anfang an bei denen gewesen, die gesagt haben, diese Regierung hat eine knappe Mehrheit, aber sie hat eine Mehrheit. Und ich bin bei denen gewesen, die von Anfang an gesagt haben, dass diese Mehrheit nicht zu kaufen ist. Und ich glaube, dies ist ein ganz wichtiger Schritt, dass das nochmal unterstrichen wird. Bei uns werden Mehrheiten und Minderheiten letztendlich durch Wahlen und nicht durch Geschäfte gemacht. Einige hatten das versucht, das ist Gott sei Dank gescheitert. Und jetzt kann man eben in Ruhe daran gehen. Ich bin so erfreut, ich bin eigentlich doch auch beruhigt, dass ich die Einschätzung vom Willy Brandt und Walter Scheel und auch vieler von uns bestätigt hat, dass man gelassen und ruhig auch in diese schwierige Abstimmung hat reingehen können. Herr Regierender Bürgermeister, wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Ausführungen und werden uns sicherlich im Verlauf der nächsten Stunden noch widersprechen. Auf Wiederhören. Sehr gut, Wiederhören.